Jazz, lateinamerikanische Musik und moderne Dance-Ästhetik, das sind die Eckpfeiler, die das Berliner DJ-Team Jazzanova beschreiben. Jazzanova sind internationale Remix-Größen, Macher von Radioshows und bekannte DJs geworden. Längst bringen sie ihre abenteuerliche Fusion aus allen möglichen Stilen nicht nur in Berlin, sondern auch in Metropolen wie Tokio, Las Vegas, New York und London zugehör. Jazzanova prägen einen der Trends des Berliner Nachtlebens, elektronischer Freistil, Tanzmusik der speziellen Sorte. Hören wir eins von ihren wenigen eigenen Stücken. Jazzanova mit Caravelle.